bleibt im Abwehrfeuer liegen. Der Feind verfügt seit langem schon über neueste Panzertypen. Nur eines, was uns helfen kann, uns wieder Macht zu siegen. Wir brauchen endlich Kompanie mit neuen, schweren Tigern! Die Katzen los! Im Kurs gebogen erstmals in großen Angriffsflossen wurden Feindpanzer schon auf 1000 Meter abgeschossen. Kanonen feuern hochbeschleunigte Granaten. Ihr Grollen schreckte viele feindliche Panzersoldaten. Lass die Katzen los! Die Hürden des Gefechts, wenn die Könige der Schlacht. Die Katzen los! 38 Millimeter überlegene Polarkraft. Schrecken. Lass die Katzen los, lass die Katzen los. Auch in der Normandie, dem Gegner überlegen. Egal wie stark der Feind verwandt, stellt sich hier keiner gern entgegen. Mich umgangen! Lass die Katzen los! Die Hürden des Gefechts, fällt die Könige der Schlacht! Die Katzen los! 38 Millimeter überlegene Polarkraft! Die Katzen los! Der Feind Besatzungen als Traum und ihr blanker Schrecken! Lass die Katzen los! Die Katzen los! Die Hürden des Gefechts, fällt die Könige der Schlacht! Die Katzen los! geschah.